Erster Micha bekommt eine Nachricht von Jahwe. Das war zur Zeit von Jotam, Ahas und Hiskia. Sie waren Könige von Juda. Es geht um Samaria und Jerusalem. Zweiter, alle Menschen sollen jetzt zuhören. Die Erde soll hören. Jahwe spricht aus seinem heiligen Haus. Dritter, Jahwe kommt von seinem Platz im Himmel. Er kommt auf die Erde. Er geht über die Berge. Vierter, die Berge schmelzen unter seinen Füßen. Das ist wie Wachs im Feuer. Das Wasser fließt weg. Fünfter, das passiert wegen der bösen Dinge von Jakob. Samaria und Jerusalem haben böse Dinge getan. Sie beten falsche Götter an. Sechster, Jahwe macht Samaria zu einem Haufen Steine. Er wirft die Steine in das Tal. Alles geht kaputt. Siebter, alle falschen Götter gehen kaputt. Das Geld für die Götter verbrennt. Alles wird zerstört. Achter, Micha weint sehr laut. Er geht ohne Schuhe und Kleider. Er schreit wie ein wildes Tier. Neunter, die Wunden heilen nicht mehr. Das Unglück kommt bis nach Juda. Es kommt bis nach Jerusalem. Zehnter, sagt es nicht in Gad. Weint nicht laut. In Bethlehem werfen die Menschen Staub auf sich. Elfter, die Leute in Saphir müssen gehen. Sie haben keine Kleider. Die Leute in Zanan haben Angst. Die Leute in Beth-Ezel weinen. Zwölfter, die Leute in Marot hoffen auf Hilfe. Aber Jahwe schickt Unglück nach Jerusalem. Dreizehnter, die Leute in Lachis machen die Wagen fertig. Zion hat böse Dinge getan. Israel hat von ihnen gelernt. Vierzehnter, ihr müsst Abschied von Moreset-Gad nehmen. Die Häuser von Achsib lügen die Könige an. Fünfzehnter, ein Feind kommt nach Maresa. Die wichtigen Männer von Israel fliehen nach Adulam. Sechzehnter, schneidet eure Haare ab. Seid traurig wegen eurer Kinder. Sie müssen weit weggehen.